Morning, morning, Morgen, guten Morgen. 1 John chapter 2 verse 3 says this. 1. Johannes Kapitel 2 Vers 3 sagt folgendes. Here is how we can be sure that we've truly come to know God. So können wir sicher sein, dass wir Gott wirklich kennengelernt haben. If we keep his commands. Wenn wir seine Gebote halten. Ah, look at what John is teaching us here now. Ah, schau, was Johannes hier lehrt. Ah, we have to live by the law. We have to keep the commandments of God. Wir müssen nach dem Gesetz leben. Wir müssen die Gebote Gottes halten. You know, didn't God give us a new commandment through Jesus Christ? Ist es nicht so, dass Gott uns durch Jesus Christus ein neues Gebot gegeben hat? And isn't the new commandment to simply walk in love? Und besteht das neue Gebot nicht einfach darin, in Liebe zu leben? The new commandment is to love. And if you don't love, how can you say you really know God? Da das neue Gebot darin besteht, zu lieben, wie kann man dann sagen, dass man Gott wirklich kennt, wenn man nicht liebt? But when the Apostle John says here, this is how we are sure that we've truly come to know God. Aber wenn der Apostel Johannes hier sagt, so können wir sicher sein, dass wir Gott wirklich kennengelernt haben. The first thing that we have to notice here is that to know God in this sense is an experiential knowledge. Dann müssen wir als erstes zur Kenntnis nehmen, dass Gott kennen hier Erfahrungswissen bedeutet. Nobody can say, you know, I really got to know God and actually I really don't want to obey what God told me to do. Niemand kann sagen, ich habe Gott wirklich kennengelernt, aber eigentlich will ich nicht das tun, was er mir aufgetragen hat. Of course, if we know God, we have the desire to do what he asks us to do. Wenn wir Gott kennen, haben wir natürlich den Wunsch, das zu tun, was er uns aufträgt. There are people who have the attitude that, oh, it doesn't matter if they sin, they can sin. God is a good God and he's a kind God and he loves them. Es gibt Menschen, die die Einstellung haben, dass es keine Rolle spielt, wenn sie sündigen. Sie können sündigen, weil Gott gut und gütig ist und sie sowieso liebt. I cannot judge who is a Christian and who is not a Christian. God is the only one who sees into the heart. Ich kann nicht beurteilen, wer ein Christ ist und wer nicht. Gott allein kann in die Herzen hineinsehen. But I can tell you for sure that if a person has that kind of an attitude, that person does not know God. Aber ich kann ganz sicher sagen, dass jemand, der eine solche Einstellung hat, Gott nicht kennt. The reason why I can tell you that is because John and the Bible is very clear about this. Ich kann das sagen, weil Johannes und die Bibel in dieser Hinsicht sehr deutlich sind. You cannot ignore what Jesus wants you to do and how Jesus wants you to live. Say, look, I don't care about this and say, I know God, I'm a Christian. Man kann nicht ignorieren, was Jesus von uns erwartet und wie er möchte, dass wir leben und sagen, das interessiert mich nicht. Aber dann behaupten, ich kenne Gott, ich bin Christ. You might have an evangelical religion, but that's not being a real Christian. Du magst vielleicht einer evangelikalen Religionsgemeinschaft angehören, evangelisch sein, aber das macht dich noch nicht zu einem echten Christen. If the life of God is in you, sin will be unnatural to you, not natural. Wenn das Leben Gottes in dir ist, wird Sünde für dich etwas Unnatürliches sein, nicht etwas Natürliches. If you enjoy living against the way God taught us to live and say, you look, I like my lifestyle, leave me alone, I can tell you, you don't know God. Wenn du gerne gegen die Art und Weise lebst, wie Gott uns gelehrt hat zu leben und sagst, ich mag meinen Lebensstil, lass mich in Ruhe, kann ich dir sagen, dass du Gott nicht kennst. Verse 4, John makes it a little bit clearer. In Vers 4 macht Johannes es noch etwas deutlicher. If someone claims I have come to know God by experience, yet doesn't keep God's commandments, he is a phony and the truth finds no place in him. Wenn jemand behauptet, ich habe Gott durch Erfahrung kennengelernt, aber Gottes Gebote nicht hält, ist ein Heuchler und die Wahrheit findet keinen Platz in ihm. In other words, John is saying, look, somebody who says, I can do whatever I want, I can sin however I want, I don't care what God's telling me and I'm still a Christian, John is saying it's not true. Mit anderen Worten sagt Johannes, dass es nicht wahr ist, wenn jemand sagt, ich kann tun, was ich will, ich kann sündigen, wie ich will, es ist mir egal, was Gott mir sagt und ich bin immer noch Christ. Somebody asked me a question recently on my social media. Kürzlich wurde mir in den sozialen Medien eine Frage gestellt. And they ask a question which a lot of Christian leaders are afraid to answer. Dabei ging es um etwas, das viele christliche Leiter nicht zu beantworten wagen. The question was, can you be a homosexual and a Christian? Die Frage lautete, kann man homosexuell sein und Christ sein? What do you think what I answered? Yes or no? Was denkst du, habe ich geantwortet, ja oder nein? You would really like to know that, wouldn't you? Das würdest du wirklich gerne wissen, oder? I answered it in a way that in my understanding of the Bible it's clear, but as I said, it's my understanding of the Bible. Ich habe geantwortet, wie ich es aus der Bibel verstehe. Aber wie gesagt, es ist mein Verständnis der Bibel. I said, if you say that I can choose my lifestyle of sin, God is a good God and he loves me and he doesn't care, I don't believe you're a Christian. Wenn du sagst, dass du dich für einen Lebensstil der Sünde entscheiden kannst, dass Gott ein guter Gott ist, der dich liebt und dem das egal ist, dann glaube ich nicht, dass du ein Christ bist. Can you be a true Christian and struggle with temptation to homosexuality? Kann man ein wahrer Christ sein und mit der Versuchung zur Homosexualität kämpfen? Of course, just like you can be a Christian and struggle with normal sexual temptation. Natürlich, genauso wie man ein Christ sein kann und mit der normalen sexuellen Versuchung kämpfen kann. You can struggle with any kind of temptation and be a Christian. The Bible says we are drawn away by our own desires. Man kann mit jeder Art von Versuchung kämpfen und ein Christ sein. Die Bibel sagt, dass wir von unserem eigenen Verlangen weggezogen werden. But the Bible is telling us very clearly, if we have the attitude that we don't have to obey God, that's perfectly fine, and we are still Christian, the Bible says that that's false. Aber die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass es falsch ist, wenn wir die Einstellung haben, dass wir Gott nicht gehorchen müssen und dass das völlig in Ordnung ist und wir trotzdem Christen sind. It's very interesting that here the Passion says that this person is phony. Es ist sehr interessant, dass in der Passion-Übersetzung steht, dass dieser Mensch ein Heuchler ist. But in the original Greek of the Bible, the word has a couple of meanings. Doch im griechischen Originaltext der Bibel hat dieses Wort mehrere Bedeutungen. One of the meanings is that this person is a liar. Eine davon ist, dass dieser Mensch ein Lügner ist. But it also has another meaning. It means a person who broke the faith. Es hat aber auch eine andere Bedeutung, nämlich ein Mensch, der den Glauben gebrochen hat. Meaning a person that doesn't walk in the faith of the sacrifice of Jesus Christ. Also ein Mensch, der nicht im Glauben an das Opfer Jesu Christi lebt. How can you say that you know God when God says, I really want you to walk the way I told you, and you say, you know what? No, I don't have to do that. Wie kannst du behaupten, Gott zu kennen, wenn Gott sagt, ich möchte wirklich, dass du so lebst, wie ich es dir gesagt habe, und du antwortest, nein, das muss ich nicht tun. I believe today we see this all over the world. Ich denke, wir sehen das heute überall auf der Welt. It's because we have added Jesus to our life and we've never made him the Lord. Das liegt daran, dass wir Jesus unserem Leben hinzugefügt haben, ihn aber nie zum Herrn unseres Lebens gemacht haben. I believe it's false gospel to preach, keep living the way you keep living, as long as you believe in Jesus, you're going to heaven. Ich glaube, es ist ein falsches Evangelium, wenn gepredigt wird, lebe weiter, so wie du lebst. Solange du an Jesus glaubst, kommst du in den Himmel. If you don't recognize that you have been a sinner and need salvation and forgiveness, then how do you need salvation and forgiveness? Wenn du nicht erkennst, dass du ein Sünder bist und Erlösung und Vergebung brauchst, warum solltest du dann Erlösung und Vergebung nötig haben? A real Christian doesn't desire to sin. Ein wahrer Christ sehnt sich nicht danach zu sündigen. A real Christian might be tempted to sin, but he doesn't live with a permanent desire to live in sin. Ein wahrer Christ mag vielleicht in Versuchung geraten zu sündigen, lebt aber nicht mit dem ständigen Verlangen zu sündigen. See you tomorrow. Bis morgen.